Wir haben uns geschworen, wir sind immer füreinander da. Wir haben es uns geschworen, auf Gott und die Mama. Zwei sind wie Pech und Schwefel, Glücksritter wie Fieberwahn. Wir litten den Wahn und Frevel, tanzten auf dem Vulkan. Wir haben uns geschworen, uns hält nichts und niemand auf. Doch wir haben uns verloren bei unserem Wirren Abfahrtslauf. Wir haben es uns geschworen, auf Gott und die Mama.